So stehe denn du, Gott ergebne Seele, mit Christo geistlich aus. Tritt an den neuen Lebenslauf auf, von den toten Werken lass, dass dein Heiland in dir lebt, an deinem Leben merken. Der Weinstock, der jetzt blüht, trägt keine toten Reben. Der Lebensbaum lässt seine Zweige leben. Ein Christ, der flieht ganz heilend von dem Grabe. Er lässt den Stein, er lässt das Tuch der Sünden dahinten und will mit Christo leben sein.